Deutschlandfunk, Rock etc. Peter Frampton hat vieles erreicht. Der Engländer war ein Star der Beat-Ära. Er hat erfolgreich Blues-Rock gespielt und er war in den 70er Jahren einer der populärsten Popmusiker in den USA. In den vergangenen 20 Jahren hatte er sich zurückgezogen. Er lebt in den USA und trat nur ab und zu in den Bands befreundeter Kollegen in Erscheinung. Im vergangenen Herbst erschien nun ein neues Album des Gitarristen. In diesen Tagen wollte er es auf Tournee präsentieren. Die Tournee ist, wie wir hören werden, abgebrochen worden. Knut Menzner sprach mit Peter Frampton über seine neuen Aktivitäten und über die alte Zeit. Wenn Sie die folgenden zwei Worte in eine Suchmaschine eingeben, erscheinen, ich glaube, an die 100 Eintragungen. Die zwei Worte? Humble Pie. Es existiert tatsächlich immer noch eine Humble Pie-Website mit Verweisen auf The Hurt, auf die Small Faces, auf Spooky Tooth. Auf The Hurt deshalb, weil Peter Frampton in dieser Band gespielt hatte. Frampton und Jerry Shirley. Greg Ridley war bei Spooky Tooth gewesen und Steve Marriott natürlich bei den Kleinen, den Small Faces. Dann geht es weiter und weiter und irgendwann landet man auf englischen und US-amerikanischen Koch- und Kuchenrezeptseiten und Restauranttipps zu Pies, wirklich zu einfachen Pasteten, beziehungsweise dann Pasteten aller Art. 1968 wurde Peter Frampton von einer britischen Musikzeitschrift zum Gesicht des Jahres gewählt. Kann man da heute drüber lachen? Frampton sah in jenen Jahren, später Anfang der 70er, dann noch mehr. Er sah aus wie ein Engel, im Ernst. Wie gäbe es ihn denn der Erzengel Peter persönlich? Blond, ich glaube blond, Bilder können lügen. Blond gelocktes Haar, die das schmale Gesicht umrahmen. Zart von Statur, stets lächelnd. Wie gesagt, das Gesicht des Jahres. Yes, okay, all right. Okay, the only suggestion I might make, if necessary, when I get to the solo, just to maybe bring me up a little bit. Otherwise, it's probably, internal balance is probably good anyway. So the green light is on, so that means... Okay, green light and the amber light is on, so that's doubly good, right? Okay, here we go. Ende des letzten Jahres war Frampton in Deutschland, um Interviews zu machen. Normalerweise läuft das so ab. Man trifft jemanden in einem schicken Hotel, quatscht ein bisschen, ist in der Regel einer von ganz vielen und geht dann wieder. Frampton wollte unbedingt in den Norddeutschen Rundfunk. Nicht in die Kantine, sondern in ein Studio. Und zwar nicht einmal wegen eines Interviews, nein, er wollte spielen. Er sowie sein Gitarrist, den er dabei hatte. Sogar erst spielen und dann sprechen. Das heißt, Sie hören heute bis kurz vor 10 immerhin einen Hit, den es so noch nie gab. Okay, thank you. All right, so, tuning okay? Seems okay. Peter Frampton, The Hurt, Humble Pie Solo. Bei Humble Pie 1969 gerade mal 19, Solo 1975 mit der Doppel-LP Frampton Comes Alive, dann auch Teenie Star, was sich Halbseiden anhört, aber 10 Millionen abgesetzte Exemplare binnen 10 Monaten bedeutete. Und nun, nach Frampton Comes Alive 2 aus dem Jahr 1995, ist er wieder da mit neuer CD. Now heißt die schlicht. Ganz einfach jetzt. Now. Well, I'm back with a new CD. It's taken a while to get this CD to be a reality. Nun, sagt er, ich bin zurück mit einer neuen CD und es hat eine Weile gedauert, um diese CD Realität werden zu lassen. In erster Linie lag das allerdings am Zustand, an den Verhältnissen in der Musikindustrie, die sich durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen weltweit in einer schlimmen Lage befindet. You know, whoever. But nowadays, there's video games, there's DVDs, there's all sorts of different things that on top of. Als ich aufwuchs, lebte ich dafür, die neue Schallplatte von diesem oder jenem zu erwarten, von den Beatles, von den Rolling Stones, den Shadows, von wem auch immer. Heutzutage gibt es Videospiele, DVDs, alles Mögliche. Und leider sind die jungen Leute von heute in der Lage, alte und neue Songs aus dem Internet herunterzuladen. Umsonst. Sie wollen nicht verstehen, warum sie dafür bezahlen sollen. All I do is do know is that, you know, when you write a song, the writer of a song needs to get paid. The artist needs to get paid, and the record company that puts it in the jacket and presses it and sends it out there needs to get. Für Menschen wie mich ist diese Generation nicht mehr zurückzugewinnen. Wenn die Katze erst einmal aus dem Sack ist, bekommt man sie schwer wieder hinein. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird, doch wenn jemand ein Lied schreibt, sollte er dafür bezahlt werden. Der Aufführende sollte bezahlt werden und die Schallplattenfirma, die die CDs eintütet und verschickt, sollte ebenfalls bezahlt werden. Ebenso der Laden, der sie verkauft. Whichever way you look at it, it's stealing. Just because it's on the internet doesn't mean to say it's free. Wenn du ein paar Jeans kaufst, fügte er an, dann bezahlst du die auch. Niemand käme auf den Gedanken, sich ein paar Jeans anzuziehen und einfach das Geschäft zu verlassen. Das sei Diebstahl. Und nur weil etwas im Internet sei, sei es nicht umsonst. Ein interessanter Aspekt. Dass eine CD teuer ist, sehr teuer, zu teuer, dem stimmt er zu. Und dass die sogenannten Major Companies, die großen Firmen, also wie Sony, Universal, Warner, BMG, Mischkonzerne allesamt an der Börse notiert größtenteils, die Aufsichtsräte an Zahlen orientiert, an Umsatzzahlen, dass diese Firmen an einem wie ihm kein Interesse mehr haben, das versteht Frampton tatsächlich auch. Er ist bei einer kleinen Firma, bei einem sogenannten Independent Label, deren Rolle in Zukunft größer werden wird. Was hat er die letzten Jahre gemacht? Die letzten zwei Jahre etwa habe ich mich um diese CD gekümmert, um mein eigenes Studio, um Tourneen zwischendurch. Letztendlich um Tourneen. Ich war bzw. bin jedes Jahr unterwegs. Und dann mache ich den anderen Kram. Meine Wiederveröffentlichungen, deren neue Abmischungen und so weiter. Ich widme den Wiederveröffentlichungen viel Zeit, selbst im ganz alten Zeug. Das alte Zeug hört sich, und damit zu einem seiner beiden Solo-Hits, zu dem einen Hit, den er im NDR spielte, dann so an. Ein Lied, dessen Refrain noch immer feuchte Augen macht. Baby, I love you way. Okay, here we go. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, yeah, your love one way, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. I wanna tell you I love your way every way. I wanna be with you night and day. The sky with the help of some firefly. wonder how they have the powder shine, shine, shine. I can't see them. They're under the pine. But don't hesitate. Yeah, your love. Every day, I wanna tell you I love your way, every way. I wanna be with you night and day. Sunset in your eyes, brown and gray. Yeah, so warm besides clouds are stalking islands in the sun. We sacrifice one out of season. Yeah, your love won't wait. Ooh, baby, I love to wait every day. I wanna tell you I love to wait every way. I wanna be with you now. Ende der 80er war Frampton bei David Bowie, dann eine versuchte Wiederbelebung von Humble Pie, die beim Versuch blieb, und zwischendurch immer mal wieder in Ringo Starrs All-Star Band. Ringo sang seine Lieder, die anderen ihre, je nachdem. Ah, oh, it was one of the most enjoyable tours I've ever done. First of all, Ringo is a pleasure to work with. Die schönsten, unterhaltsamsten Tourneen, die ich je gemacht habe. Erstens, es ist ein Vergnügen, mit Ringo zu arbeiten. Er ist extrem zuvorkommend zu jedem in seiner Band. Ich meine, er ist ein lustiger Kerl mit einem Herz aus Gold. Und schließlich möchte jeder mit ihm spielen. Aber abgesehen davon, dass ich Ringo seit 1970 kenne, seit George Harrisons All Things Must Pass Aufnahmen, abgesehen davon also, kann man in Ringos Band mit Jack Bruce spielen, mit Gary Brooker und mit Simon Kirk, ehemals Bad Company und Free. I got to work with Gary Brooker. I got to work with Simon Kirk, you know, from Bad Company and Free. So the set list was so phenomenal. You know, when you look at it, you go, oh, jeez, we're going to play this every night? Can we really? You know, so I had to be Eric Clapton for Jack. I had to be Robin Trower for Gary. Die Setlist, also die Songs, die wir spielen, sind so phänomenal. Ich war Eric Clapton für Jack Bruce, Robin Trower für Gary Brooker, Paul Kossoff und Mick Rives für Simon Kirk und George und Paul für Ringo. Diese Herausforderung, das ist es, was ich mag, was ich am meisten mag, was ich immer schon mochte. Das bringt mich in Schwierigkeiten und gleichzeitig bringt es Freude. That's what I love the most is playing guitar. Always have done. And it's got me into trouble and it's definitely given me a lot of enjoyment at the same time. Wie gesagt, die schönsten, unterhaltsamsten Tourneen, die ich je gemacht habe. One of the most enjoyable tours I've ever done. Wirklich. Yes, it was. Warum auch nicht? Well, the guys used to like when I would sit next to Ringo on the plane because I would always be the one. Meist war es so, dass ich im Flugzeug neben Ringo saß. Ich nehme an, ich war der, der ihn am längsten kannte, abgesehen von Gary vielleicht. Wir erzählten also von Dingen, von denen wir beide wussten. Aber manchmal fragte ich ihn dann zu speziellen Beatles-Geschichten. Meist ging seine Antwort so. I would ask him about certain Beatle things and, you know, this and that. And he said, I don't know, I don't remember, you know, it's a long time ago, you know. So it was... Nebenbei, Frampton kann ihn wunderbar nachmachen, Ringo. Naja, und dann so Frampton weiter, dann erzählte Ringo und Gary Brooker erzählte von Cream und der Graham Bond Organization, Gary, der Commander. Jeder war ein Geschichtenerzähler und alle redeten von diesen klassischen Bands. Ich meine, keine gewiss so klassisch wie die Beatles, aber das war klasse, dabei und eine Band zu sein. Ich meine, wir waren eine Band, eine gute Band, sozial. Obviously no more classic would be than the Beatles, you know. So it was very exciting, you know, to be there and to, you know, be a band. Ich bin versucht zu behaupten, das war die beste Ringo Starr All-Star Band. Aber doch, doch, unsere war die beste. I'd like to say, I think that was probably the best Ringo Starr All-Star Band. But they're all good, but ours was the best. Und dieses Engagement wird ihm Raum und Zeit gelassen haben. Denn der Druck nach Frampton Comes Alive muss immer noch enorm gewesen sein. Der Druck, dasselbe gleich nochmal zu machen, machen zu müssen. Was wollen Sie jetzt? Wie geht es weiter? Anstatt zu sagen, schauen wir mal sehen, wie es weitergeht. Frampton Comes Alive war für viele Jahre das am häufigsten verkaufte Live-Album, eine große Nummer 1. Und es war schwer danach, das erstens zu akzeptieren und zweitens davon auszugehen, dass die LP danach, die anderen LPs danach, sicher nicht die gleichen Verkaufszahlen erlangen werden. I would say those were that was the hardest part. You know, but on the other hand, it set me up for life, you know, and it's definitely guaranteed me an audience. Ich würde sogar sagen, das war der schwierigste Teil. Gleichzeitig war diese LP die Basis meiner Live-Karriere. Diese LP garantierte mir definitiv ein Publikum, denn ob ich nun einen Hit hatte oder nicht, ich besaß augenscheinlich das Talent, was die Leute sehen wollten. Was sie bis heute sehen wollen. Ich habe eine loyale Anhängerschar weltweit. Das stelle ich gerade wieder in Europa fest. Dadurch, dass ich mal wieder in Europa bin. Die Dämonen sind wieder da, doch wir werden sie vertreiben. Die Dämonen sind da, but you know, we've stamped them out. Die Dämonen sind wieder da. Die Hallen, in denen Frampton spielt, die sind kleiner geworden. Stadien sind schon lange nicht mehr darunter, doch er spielt, ob Hits oder nicht. Decker, Decker. Mm-hmm. That's it. I'll throw it to Gordon. I'll try and get it in your hole. You win a teddy bear. Zurück zu diesem kleinen Auftritt beim Norddeutschen Rundfunk. Haben Sie gehört? Nochmal. Ein paar Takte von Here Comes the Sun. und damit zurück zu Framptons neuer CD. Da ist ein Song dabei, neben all den anderen Eigenkompositionen, den George Harrison geschrieben hat. Harrison war ein Freund. Yes, yes. During the late 60s and up until about 75, I guess about 7 years, we pretty much... Ja. In den späten 60ern bis 1974 waren wir häufig zusammen. Ich arbeitete für ihn. Auf All Things Must Pass und davor auf Doris Troys LP, die er für Apple produzierte. Und wir waren wohl Freunde, ja. Wir waren gemeinsam auf der Isle of Wight, als Jimi Hendrix dort spielte. Und naja, es waren andere Anlässe, zu denen wir uns trafen. In seinem Haus, anderswo. We sort of lost touch when I moved to America. I tried writing and stuff, but we never actually met up again, which was a shame. Wir verloren den Kontakt, als ich in die USA ging. Wir haben uns dann nie wieder gesehen, was schade ist. Aber zu dem Song. Ich wollte einem alten Freund meine Achtung erweisen und irgendwie auch uns allen. Wir haben einen weiteren Beatle verloren. Es gibt nur noch zwei. Das ist traurig. I wanted to do that. We were doing a benefit concert in Cincinnati, where I live now, in Ohio. And unfortunately, as we were setting it up in November for a January show, we lost. Wir hatten ein Benefits-Konzert in Cincinnati gemacht. Ich lebe dort inzwischen, Cincinnati, Ohio. Und kurz vorher verstarb George im November 2001. Und ich meine, jeder kennt While My Guitar Gently Weeps. Wir hatten es damals während des Soundchecks geprobt und ich dachte, das wäre ein schönes Lied, um den Abend zu beenden. Also spielten wir es als letzte Nummer. Ich hatte nie geplant, den Song nochmal zu machen. And let alone record it. And as we finished the number, there was just like this sort of moment of silence. And then the audience just went nuts, you know. And we did too. It was so great to play and Als wir den Song beendet hatten, wurde es ganz still. Dann spielte das Publikum verrückt. Wir auch. Es war so toll, dieses Lied zu spielen. Und aus diesem Zusammenhang heraus dachte ich mir, es wäre schön, ihm auf Wiedersehen zu sagen. Die Band und ich saßen nach diesem Auftritt zusammen und beschlossen, den Song aufzunehmen. Ich war mir allerdings lange nicht sicher, ihn mit auf die neue CD zu nehmen. Wir hatten 24 Songs zur Auswahl. Dann landeten wir bei 19. Jetzt sind es 14. Er hat überlebt und ich entschied, er ist dabei und ich bin stolz darauf. We ended up with like 19, I think. It always kept in with all the others, very much so. So I decided that it should be on there, you know, and I'm very proud of it. Kann er. Thank you. Also, Peter Frampton und While My Guitar Gently Weeps. It's not slow and it's not fast and it's Unsere Version, sagt er, ist nicht langsam und nicht schnell. Sie ist nun, wir haben ihn ein wenig simplifiziert, den Song, ihn fließender gemacht, die Bassnoten herausgenommen, uns auf die Riffs konzentriert, ein wenig schmeichelnder, weicher. And that's what we did. Thank you. Frampton lebt, er sagte es, seit vielen Jahren in den USA. Yes. Einige Jahre davon in Nashville, Tennessee. Yes. I lived there for 7 years, right up until we moved 3 years ago to. Ja, 7 Jahre lang. Und vor 3 Jahren sind wir nach Cincinnati gezogen. Meine Frau kommt aus Cincinnati. Mein Büro ist immer noch in Nashville. Da proben wir. Zwei der Bandmitglieder, Bob May und Chet Cromwell, leben dort. John Reagan, ein anderes Bandmitglied, lebt inzwischen in New York. Und wir sind also aus familiären Gründen nach Cincinnati gezogen. Ich mag Nashville und ich mag Cincinnati. Wie erwähnt, die Familie meiner Frau Tina lebt da und es sind mit dem Auto nur 4,5 Stunden nach Nashville. Das ist nicht so schlecht. Ich habe Bekannte in beiden Orten. Und Nashville ist nicht nur Country. Yes, but that's what people think, it's just country, but it's not, because. Ja, das ist das, was die Leute immer annehmen, aber Nashville ist wirklich nicht nur Country. Wenn man zum Beispiel in der Stadt anlässlich der Nashville National Music Awards ist, da gibt es großartigen Jazz, großartigen Rock, großartigen Rhythm and Blues, klassische Musik, natürlich aller möglicher Country und Bluegrass, aber ich meine, da gibt es sogar Rap, urbane Musik. Da ist einfach tolle Musik. Man nennt Nashville schließlich Music City und das ist sie. And it really is. A lot of the players, when the sessions died down in Los Angeles and New York. Als all die Sessions in Los Angeles und New York weniger wurden, in New York im Besonderen, zogen die Session-Musiker nach Nashville. Man bekommt da Musiker, die alles spielen können, nicht nur Country. Deswegen kommen da Leute hin, die diese und jene Musik machen wollen. Die Studios sind gut und wenn du in Nashville keinen guten Song schreiben kannst, kannst du nirgendwo sonst auf der Welt einen guten Song schreiben. Ich für mich habe Gordon Kennedy dort kennengelernt und Wayne Kirkpatrick und viele andere Songautoren, ein kreativer Ort. Und Wayne Kirkpatrick and so many of the other great writers down there. So it's a very creative place. Und er, Frampton, er hasst eigentlich Country-Musik? Oh, no, I love it too. Also nein, man gut, hätte man allerdings auch nicht anders erwartet. Mm-hmm. Aber warum lebt er, der Engländer, geboren am 22. April 1950 in Beckenham, überhaupt in den USA? Well, I got used to the luxuries of the easier way of living in America. Very quick, easily. It's easy to get used to that. Nun, sagt er, ich habe das leichtere Leben in den USA sehr schnell schätzen gelernt. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. In einigen Angelegenheiten sind die Dinge da drüben leichter. Aber ich vermisse Menschen. Ich vermisse Menschen aus England. Ich lebe dort mit meinen europäischen Werten. Es gibt in den USA einige Dinge, an die ich nicht glaube, aber im Dezember bekomme ich zur Englischen möglicherweise die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich lebe da seit 28 Jahren und ich habe niemals gewählt, denn mit der Arbeitserlaubnis, mit der Green Card darf man nicht wählen. Doch mittlerweile habe ich etwas zu sagen und zu erzählen von meinen Werten. I'm able to keep my British passport and get an American passport as well. Ich kann meinen englischen Pass behalten und bekomme einen US-amerikanischen dazu. Ich verliere meine englische Staatsbürgerschaft nicht, aber bei den nächsten US-Wahlen möchte ich wählen. Ich bin nicht ganz der Meinung des Präsidenten, der gerade im Amt ist. Ich werde somit nicht notwendigerweise ihn wählen. Wenn man so lange in einem Land lebt, möchte man seine Hände hochheben. Ich will, dass auch meine Stimme gezählt wird. Jede Stimme tut Not. Yes. Thank you. I don't mind because I've so come to terms with now the success that was created by Frampton comes along. Ob mich der Erfolg, den ich nicht mehr habe, stört, fragt er zurück. Nein, das kümmert mich nicht. Ich bin so einig mit mir, mit dem Erfolg, der durch Frampton Comes Alive entstand. Teil meiner Karriere, etwas, das mich glücklich macht, etwas, das mir wehtat und mir half im gleichen Atemzug. Und ich sitze hier und wir unterhalten uns wegen dieser damaligen LP. Ich weiß kaum, ob ich dieses Geschäft überlebt hätte, hätte ich diese Platte nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Successful career and the main thing is that right now I'm still doing what I started off doing and I'm still enjoying it. Ich hatte eine lange, erfolgreiche Karriere und die Hauptsache ist, dass ich das mache, mit dem ich mal begonnen habe. Und es gefällt mir. Ich glaube, ich genieße es sogar mehr heute, denn ich habe den Eindruck, besser zu spielen, besser zu singen, ich schreibe besser. Das ist das, was ich immer wollte. Wenn ich meine Gitarre spiele, finde ich jeden Tag etwas Neues. Ich klaue jeden Tag einen neuen Lick, wie wir alle das machen. Ich werde nie so gut sein wie all die, über die wir gesprochen haben oder die unerwähnt geblieben sind. Wenn jemand sagen würde, besser kannst du nicht werden, hör doch auf, würde ich antworten, warum? Niemand hat je sein Potenzial erreicht. Ich werde suchen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, für etwas Neues. Aber ich werde es nicht erreichen. I'll be searching till the day I die, you know, for something new, you know, and to improve. And I'll never reach that. Peter Frampton sollte auf Tournee sein. Er ist nicht auf Tournee, Frampton. Heute Abend, gerade jetzt, sollten er und Band in Köln spielen, im E-Werk. Am 3.3. dann in Karlsruhe, am 6.3. in Stuttgart und am 8.3. in Hamburg in der Fabrik. Und im April hätte es noch ein paar Anschlusstermine geben sollen. Aber die Tour ist abgesagt worden, weil am 24. Februar, somit vor ein paar Tagen, sein langjähriger Gitarrist und Keyboarder Bob Mayo verstarb. In der Schweiz. Schon auf Tournee. Bei den Proben. Herzversagen. Insofern ist die letzte Frage ein wenig verwunderlich, aber sie steht im Manuskript. Mit wem hätte oder würde er Frampton gerne zusammenspielen? Konkreter, mit wem würde er gerne? Eine Peter Frampton All-Star-Band sozusagen. Can they be alive or can they be passed away as well, as if they're still living, right? Choose anybody. Müssen sie noch leben, fragte er Ende letzten Jahres zurück, oder könne er jeden auswählen? Jeden. Okay, well, for a good... Maybe the close to perfect rock band? Okay. John Bonham on drums. Okay. Vielleicht die fast perfekteste Rockband. Okay. John Bonham am Schlagzeug. Bonham war der Schlagzeuger Led Zeppelins. Verstorben. Steve Winwood on keyboards or guitar and singing. Stevie Winwood, Keyboards oder Gitarre und Gesang. Winwood lebt. Und war neulich mit den Funk Brothers unterwegs. Auf die Funk Brothers kommen wir gleich noch. Let's think bass. It would have to be the Motown bass player that's no longer with us. Oh, jeez, I'm sorry, I forgot his name. James Jameson. James Jameson on bass. Und jetzt der Bass. Das sollte der Motown-Bassist sein, James Jameson. Der besagten Funk Brothers wäre er noch unter uns. Jameson ist schon lange tot. Billy Preston on Organ? Billy Preston, Orgel. Auch er neulich bei den Funk Brothers. Welch Zufall. So we got Bass, Organ, Piano, Steve Winwood, me on Guitar. Er selbst, Frampton, Gitarre. Well, we'd have to have a couple of singers as well as Steve Winwood and myself. Well, I'd do backup for Steve. Someone like, I don't know, Otis Redding. Oh my goodness, what a band that would be. Have Otis Redding as a singer and Steve Marriott would have to be there for me. He was one of the few people I've ever worked with that always amazed me every time he started singing anything. I mean, he was just, you know, I mean, if you could have more singers, I'd have Paul Rodgers in there too. Und einige Sänger. Er selbst, Frampton, singe Backup für Steve Winwood. Dann jemand wie Otis Redding und Steve Marriott natürlich. Steve Marriott, 1991 verstorben, in seinem Haus unter Alkohol und Drogen verbrannt. Jemand, so sagte Frampton dann, der ihn immer verblüfft habe, jedes Mal, wenn er sang, ganz egal was. Immerhin waren die beiden, Marriott und Frampton, mal zusammen in einer Band bei Humble Pie. Und Paul Rodgers von Free. Und Mario, bestimmt. Ganz gute Band, viele Engländer vom Englishman not in New York, but in Ohio. Alleine geht es allerdings auch. Not forgotten. Für wen es im Nachhinein auch immer sein mag. What do you do when you learn? There's no tomorrow. You hold hands and sing songs. You live life till you're gone, but not forgotten. What do you do when you're sad? And heavy laden, you reach deep and beyond. You give love till you're gone, not forgotten. For those who went before, why are they remembered? They held our hands and sang us songs, lived their lives, but now they're gone, not forgotten. Ooh, not forgotten. Find your light and turn it on, shine it down on everyone. Find your light and turn it on, shine it down on everyone. Find your light, shine it down on everyone. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den englischen Gitarristen Peter Frampton von Knut Menzner.